Hallo Leute, willkommen bei conannews.org. Hier ist Julien Agege, wir nehmen gerade Magic Kaito auf und haben viel Spaß. Also dann, see you next illusion. Hallo und herzlich willkommen zum 12. News-Podcast und gleichzeitig natürlich auch zum letzten News-Podcast im Jahr 2017. Mit dabei ist heute auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo, ein fröhliches Hallo zum letzten Mal in diesem Jahr. Genau, und mit dabei ist auch Kevin. Hallo Kevin. Jo, lasst uns froh und munter sein, liebe Leute, in diesem letzten News-Podcast. Genau, ja, damit schließen wir bekanntermaßen das Jahr ab. Es folgt dann natürlich noch ein Jahresrückblick, wie ihr ihn auch schon kennt. Zunächst dann natürlich noch die Hinweise, was denn intern noch so abgelaufen ist in den letzten Wochen. Wir haben einen neuen Themenpodcast veröffentlicht, der 109. Da ging es um Kapitel 1000 und die darauffolgenden Kapitel. Wenn euch das interessiert und ihr da auf dem aktuellen Stand seid, das betrifft ja vor allem den Manga in Japan, wenn ihr da fleißig mit dabei seid und auch gerne hier Lasses Ausführungen folgt, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reinhören, das ist bestimmt was dann für euch. Genau, ansonsten noch der Hinweis, dass wir bei uns im Wiki über die Adventstage jetzt auch wieder einen Adventskalender haben auf der Hauptseite, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Genauso haben wir auch im Forum eine Adventsaktion für euch geplant, also auch dort gerne mal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Genau, soweit schon zu den Adventsvorbemerkungen. Und jetzt versetzen wir uns ein bisschen in die Zeit zurück, denn dankenswerterweise waren Kevin und ich wieder im Synchronstudio unterwegs. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Sagt derjenige, fragt mich, der selber da war. Ja, also wir haben uns heimlich eingeschleust bei Oxygen in Berlin. Ja. Und das war auch sehr amüsant. Also sowohl die Schleuseaktion als auch, nein, also wir sind dort gewesen, haben zugeschaut bei Magic Kaito 1412. Zu dem Zeitraum wurde gerade die 4. Volume aufgenommen, demnach die letzten 6 Folgen. Getroffen haben wir neben der äußerst bezaubernden Karen Lehmann natürlich auch, nein, natürlich nicht, aber dankenswerterweise auch Julien Agege, ja, so wird er gesprochen, und auch den lieben Kommissar Nakamori, Sven Gerhardt. Beide waren wirklich sehr, sehr engagiert an der Sache dabei, vor allem durch die Regie, durch Karen Lehmann natürlich auch immer schön an der Peitsche, sodass auch nur das gesagt wurde und auch es auch nur so gesagt wurde, wie sie es gerne hören wollte, also in bester Qualität. Wir hatten viel Spaß und ich glaube, es war ein sehr einschneidendes Erlebnis, auch für uns, weil wir nach vor allem Tobias Müller wieder an einen echten Hauptcharakter rangekommen sind, der sogar bereit war, mit uns zu plaudern. Und wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr auch schon direkt am Anfang den Gruß von Julien Agege vernommen. Von daher, ich denke, das hat sich gelohnt für uns, für euch und für euch auch in doppelter Hinsicht. Denn auch Sven Gerhardt hat ja einen kleinen Gruß aufgenommen, den wir vor geraumer Zeit auf YouTube veröffentlicht haben und auch auf Facebook. Reinhören lohnt sich, er ist gut gelaunt in dem Video und ja, er hat viel Spaß, das sagt er auch, und wir hatten auch viel Spaß. Ich danke natürlich in dem Sinne noch einmal erstmal Peppermint Anime, da klar, da fängt natürlich alles an, Oxygen Studios in Berlin und auch Karen Lehmann dafür, dass wir problemlos dabei sein durften. Ja. Es war ein schönes Erlebnis. Dankeschön. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Also es war wirklich sehr grandios, mit dabei zu sein und auch diese beiden Synchronsprecher mal live zu erleben und zu sehen, wie sie das einsprechen. Ist ja bei allen Synchronsprechern immer etwas anders und vor allem... Ja, definitiv anders. Ne? Also da hast du nochmal was angesprochen. Gerade diese beiden, Julien Agege und auch Sven Gerhardt, die wirken ja wie so ein Gegenpol zueinander. Ja. Also... Julien, ja, der so ein bisschen so, yo, ich kann das, ich mach das. Kaito ist kein Problem für mich. während Sven Gerhardt daneben sich wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mit vollem Körpereinsatz dabei und richtig impulsiv und versucht, das Beste aus seiner Rolle rauszuholen. So würde ich das beschreiben. Also, definitiv. Und das hat er auch geschafft. Also ja, beide. Beide, ja, ja. Genau, das gibt dann auf der vierten Volume zu hören und vor allem natürlich auch zu sehen. Ja, auf jeden Fall auch von mir nochmal einen herzlichen Dank an alle Beteiligten, dass wir dabei sein durften. Hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass es dann auch für alle Fans am Ende gute Synchronaufnahmen oder Synchronwerke geworden sind und dass die Episoden sich gut anschauen lassen. Ja. Und hören. Ja, genau. Gut, dann springen wir über zum Anime in Deutschland. Da gibt's ja diesmal nicht so viel zu berichten. Allerdings hat ProSiebenMax angekündigt, dass demnächst ein paar Filme im TV laufen sollen. Sind denn auch Detektiv Conan-Filme mit dabei, Kevin? Ja, in der Tat. nämlich die ersten vier Filme sollen gezeigt werden, nämlich direkt zum neuen Jahr, am 1. Januar. Es geht um 11 Uhr morgens los und dann durch bis 20.14 Uhr die ersten vier Filme. Also wer einfach mal 9 Stunden und 14 Minuten sich berieseln lassen will, der ist am 1. Januar bedient bei ProSiebenMax. Und wer dann noch nicht genug hat, kann auch noch, ich kenne das jetzt nicht, Expat from Paradise ansehen und danach noch einmal Fullmetal Alchemist, der Film, der Eroberer von Shanballa. Ja, also ich finde, zumindest die ersten vier Filme sind schon mal ein tolles Programm. Die beiden danach, ja, für Genre-Liebhaber sicher gut. Ja, und es wurde ja auch häufig schon gewünscht von den Fans, dass ProSiebenMax mal die Detective Conan-Filme zeigen sollte. Und wenn sie jetzt die Filme tatsächlich haben oder zumindest einmal ausstrahlen, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen. Also es sind ja wieder nur in Anführungszeichen die ersten vier Filme. Also der tickende Wolkenkratzer, das 14. Ziel, der Magier des letzten Jahrhunderts und der Killer in ihren Augen. Die vier Filme werden gezeigt. Und wer sich erinnert, die Filme wurden ja bisher erst ein einziges Mal im deutschen, oder zweimal im deutschen Fernsehen gezeigt. Also einmal, aber in zwei Teilen, ne? Wurde das nicht sogar nochmal wiederholt, die Filmreihe bei RTL 2? Aber es ist schon Ewigkeit natürlich her, dass sie im Fernsehen liefen. Ich habe die damals sogar gesehen. Ich war an jedem Tag dabei. Ja, ich auch. Und sie waren natürlich auch sehr zerstückelt. Ja. Demnach ist zu wünschen, dass ProSiebenMax es diesmal besser macht und es ist zu hoffen oder zu glauben, dass sie es besser können und besser tun werden. Demnach, wenn ihr die Filme noch nicht kennt, noch nicht auf DVD habt, noch nicht bei Anime On Demand oder bei Amazon Video gibt es die jetzt ja mittlerweile auch, da haben wir auch schon drüber berichtet, euch angeschaut habt, dann könnt ihr euch die jetzt euch bei ProSiebenMax angucken. Vielleicht seid ihr so begeistert, dass ihr dann irgendwann sagt, ja, die möchte ich auch auf DVD oder vielleicht sogar Blu-ray haben, denn die Blu-ray, die erscheint ja auch bald im nächsten Jahr, meine ich, geht's los mit dem Blu-ray-Release im Januar, war das, oder? Ja, so in etwa. Also es sollen ja auch, die Filme sollen ja auch ungeschnitten laufen, was ich schon mal sowohl kurios finde als auch wunderschön. Und auch online in der Mediathek sollen die Filme dann zum Abruf bereitstehen. Das Problem mit dem Schnitt sehe ich darin, RTL 2 hat das ja also zum einen aus Jugendschutzgründen gemacht, natürlich, zum anderen aber auch aus selbst, also die haben einfach selbst geschnitten, was sie dachten, was man schneiden sollte oder was man schneiden will. Zum Beispiel, wenn jemand eine Zigarette ausgedruckt hat, das wurde rausgeschnitten, das weiß ich noch. Bei RTL 2, was jetzt hier dann komisch ist, das 14. Ziel ist ja sowieso ab 6 Jahren. Der Film ist ja safe. Aber alle anderen sind ab 12. Und wenn die schon zu so früher Zeit, also ab 11 Uhr, schon laufen, wenn das wirklich so ungeschnitten laufen darf, dann verstehe ich RTL 2 ehrlich gesagt einfach nur noch weniger. Also, ja, Man darf doch auch um diese Zeit schon ab 16er Filme zeigen, teilweise. Ab 11 Uhr morgens? Teilweise passiert das. Terminator wurde auch schon mal um diese Zeit gezeigt. In der geschnittenen Version natürlich. Oha. Gut, aber genau, da kommen wir auf genau das, wo ich hinaus wollte. Geschnitten dann, ne? Ob es dann in der Mediathek ungeschnitten ist und vielleicht ab, keine Ahnung, ab 16 Uhr, 18 Uhr oder ab wann man... 22 Uhr. Terminator, mein Beispiel, das ich erwähnt habe, Terminator war ja indiziert und der wurde ja runtergeschnitten auf ein 16er Rating. Ach, der war sogar indiziert, um Gottes Willen. Ja, der Original-Terminator war indiziert. Ist inzwischen aber vom Index runter, also können wir darüber reden. Ich war gerade genau das sagen, um Gottes Willen. Darf man über sowas überhaupt reden dann, wenn es indiziert ist? Nee, der wurde schon neu bewertet. Ich erinnere mich an damals ein paar Spiele, von denen ich noch nicht weiß, ob die vom Index raus sind oder... Also Doom ist vom Index. Das ist schon mal gut, ja. da hat man alle nur irgendwelche fiktiven Namen dafür rausgesucht. Ne? Bloom oder was auch immer. Oder Doom oder... Und Erdbeben statt... Und Castle Stolfenwein anstatt... aber wenn man... Wie ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich war damals nicht dabei im Fernsehen mit der RTL 2 Ausstrahlung. Wenn man sich aber dafür interessiert, kann man mal auf schnittberichte.de gehen. Gibt es die Seite noch? Die war mal ein paar Monate down. Also ich meine, die müsste es noch geben. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe es zumindest. Und da gibt's auch Schnittberichte zu den TV-Fassungen von RTL 2 zu den Conan-Filmen. Und so wie ich das auf Schnittberichte gesehen habe, haben sie die Filme schon ordentlich verstümmelt. Ja. Deswegen war unter anderem mit dem Zigarettenstummel. Ja. Hab ich damals. Wenn ProSiebenMax das so nochmal gezeigt hätte, also, das geht einfach nicht. Ja, du hast es schon angesprochen, die Filme wurden ja tatsächlich erst vor einiger Zeit ausgestrahlt, ist ja schon ein bisschen her. 2011 im Januar, also wenn die jetzt 2018 laufen, ist das auch schon wieder 7 Jahre her. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das kommt mir vor, als wären die erst gestern gezeigt worden im Fernsehen. Zumindest vorgestern, ne? Einigen wir uns darauf. Ja, vorgestern, okay. Auf jeden Fall schön, dass die Filme jetzt wieder den Weg zurückfinden und dann auch gezeigt werden. Und hoffentlich kommen dann ja auch in den nächsten Wochen, Monaten weitere Filme, denn es gibt ja noch massig Potenzial. RTL 2 hatte damals ja nur die ersten 13 Filme gezeigt, weil es damals auch nicht mehr gab, glaube ich, oder... Jedenfalls nicht. Ich meine, der 14. war ganz, ganz neu. Ja, aber, so, ja, okay. Meinetwegen auch das. Aber so viel gab's damals noch nicht. Und jetzt haben wir ja ganze 20 Filme plus TV-Special sogar. Das könnte man ja alles zeigen, wenn man lustig ist. Und Detective Conan macht ja offenbar gute Quote. Von daher schauen wir uns das mal an und hoffen. Nicht wahr? Ja. Machen wir. Ja, vielleicht am 2. Januar dann neue Folgen. Oder am 3. Also klar, man wird natürlich auch schauen, wie die Filme laufen und was auch immer gerade verhandelt wird hinter den Kulissen. Da wird bestimmt verhandelt. Irgendwas. Genau. Also wenn ihr eine Quotenbox habt, unbedingt einschalten. Wenn ihr keine Quotenbox habt, bitte in der Mediathek schauen. Ja. Ich darf mal nur so sagen, ne? Blöderweise. Ja, so ist es. Damit die ProSiebenMax auch sieht, dass in der Mediathek viel geschaut wird. Genau, das sehen sie auf jeden Fall auch. Ja, das sind halt die beiden einzigen greifbaren Zahlen, ne, die man halt hat. Ja, und das allgemeine Feedback halt, wenn viel auf der Facebook-Seite geschrieben wird, wir wollen mal neue Detective Conan folgen, also nicht so, sondern in nett, dann merken die es ja auch. Das kann ich immer empfehlen, das kommt mir sehr gut an. Ich will neue Conan folgen. Nein, so natürlich nicht. Das war's auch schon mit dem Anime in Deutschland. Diesmal gibt nicht so viel zu berichten. Ich hoffe dann, dass wir im nächsten News-Podcast, der ja wieder mal erst im Februar stattfinden wird. Im Januar haben wir wie in den letzten Jahren auch schon wieder keinen News-Podcast. Demnach hoffe ich, dass wir im Februar mehr berichten können zum Anime und auch zum Manga. Winterpause. In Deutschland, genau. Die Winterpause, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ja, machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Und da ist ein neues Spin-Off zu Detective Conan erschienen. Und dazu weiß Lasse mehr. Richtig. Es gibt ja einige Conan-Spin-Offs, von denen wir teilweise welche kennen. Wir kennen ja die Short-Stories hier in Deutschland. Die Anime-Film-Comics sind technisch gesehen auch sowas. Und dann gab es auch eine Zeit lang die Shugakukan-Lernserie. Das gibt es seit 2001 und das sind verschiedene Bücher für Kinder, wo eben mit Conan-Figuren Sachen erklärt werden. Quasi Sendung mit der Maus mäßig. Und da gibt es jetzt eine neue Reihe, eine 12-teilige Serie, wo Conan auf Zeitreise sich begibt und 12 verschiedene Kinder, die in der Zeit irgendwie verloren gegangen sind, finden muss, indem er in die jeweilige Periode, in die sie zurückgeschleudert wurden, reisen muss und dort Zeitsteine finden muss, um sie wieder zurück in die Gegenwart zu bringen, quasi wie so ein Aufbau, wie ein Videospiel quasi, wo man in die verschiedenen Levels dann geht, der Zeitähren. Und dabei trifft er natürlich auch Figuren und das Leben in diesen jeweiligen Perioden und das geht eben in 12 Bänden, also eins pro Periode von bis den ganzen Weg 1400 vor Christus bis 1926, also die Showa-Periode. Und das kommt jetzt raus, also die ersten drei Bücher sind raus, die nächsten kommen im Dezember, Februar und März, jeweils in Dreier, Bündeln und werden gemacht von Gurschus Assistenten, von zwei davon, die man ja auch schon vielleicht von den Short Stories kennt, Eiichi Yamagashi und Muni Saito. Und ja, nach Deutschland wird es vermutlich nicht kommen, das wurde auch schon mal gefragt, ob das vielleicht mal nach Deutschland kommt. Weiß ich nicht, Lehrbücher quasi... Weiß ich nicht, das ist immer die beste Antwort, ja. Ja, aber ich meine, ist das wirklich, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu nischig für Deutschland? Irgendwelche Conan, Lehrbücher, Halbsachbücher über die jeweiligen Zeitperioden der japanischen Geschichte? Ja, vermutlich weiß ich ja. Nicht. Vermutlich ja. Ja, wie gesagt, in Japan ist es auf der Shopseite wird es beworben mit, ist super geeignet für Kinder, die gerade eingeschult werden in die Grundschule fürs Verständnis und Grundwissen japanische Geschichte. Also wenn ihr in Japan seid und ein Kind habt, was bald eingeschult wird, dann haltet da doch vielleicht mal ein Auge drauf. Ja, und wenn das Kind noch Japanisch kann. Ja, das wäre auch noch. Oder die Eltern oder wer auch immer. Oder wenn ihr selber noch nicht so gut Japanisch könnt, dann könnt ihr es euch auch anschauen vielleicht. Ja, das sind bestimmt die Worte, bestimmt nur einfache Worte, also einfache Worte dabei, ne? Ja, ja. Also, weiß ja nicht. Grundverständnis vor der ersten Grundschulklasse Japanisch für Kinder müsste eigentlich schon relativ simpel sein, ja. Ja, Conan. Und trotzdem können wir es nicht lesen, ja. Erstmal hatte ich so den Vergleich gezogen mit natürlich Zurück in die Zukunft, aber wo du das erwähnt hast, mit diesen Leveln, da musste ich irgendwie an Marios Time Machine denken. Ja, furchtbar. Also, ob die sich davon inspirieren haben lassen, vermutlich nicht, aber... Ja, oder zum Beispiel Crash Bandicoot 3 hatte doch auch so ein ähnliches. Crash Bandicoot, also damals diese PlayStation-Zeiten, ey. Hier, Crash Bandicoot auf PlayStation 4 verkauft sich besser als manch anderer moderner Titel. Verkauft sich das so gut? Ja, das war ziemlich hoch in den Charts immer. Apropos moderne Titel, kommen wir vielleicht zu der größeren spoilerfreien News. Ja! Diesen Monat, denn es ist wieder November und wir wissen, was das bedeutet. Infos für den neuen Conan-Film kommen. Und natürlich hat die Shōnen Sunday mal wieder geliefert und Gushu Aoyama auch, denn er hat uns wieder mal ein schönes Buntstifte-Poster geliefert, wo ich sagen muss, ich liebe sein Artwork und diese Buntstifte-Poster sind immer so unfassbar gut. Ja, Film 22, es war ja schon bekannt, dass es sich vor allem um Bourbon, aka Toru Amuro, aka Rei Furuya, aka Zero, drehen wird. Deswegen heißt der Film auch Zero no Shikunin, also auf Deutsch Zeros Vollstrecker, so etwa. Leider haben sie sich angewöhnt, die Japaner, nicht mehr den englischen Titel bei der ersten Enthüllung mitzunennen, sondern kommt dann irgendwie jetzt immer später. Schade, sonst wüssten wir schon den offiziellen englischen Titel und können den sagen. Grob ist es Zero's Enforcer oder Zero's Executioner, müsste es irgendwie sowas sein. Also ein bisschen ungewöhnlicherer Name im Vergleich zu den anderen Conan-Filmen. Ja, das stimmt. Die meisten Conan-Filme fangen ja irgendwie mit die oder der oder das an. Hier mal wieder ohne, finde ich immer sehr schön, wenn es mal solche Ausnahmen gibt. Ich würde sagen, von den 21 Filmen fangen 18 bestimmt mit der, die oder das an. Ich habe es nicht nachgezählt, aber ich glaube 3, 4. Mir fällt keiner ohne Artikel ein, Gott. Müssten eigentlich alle sein, oder? Alle? Das kann ja nicht sein. Gottes Willen. Dann meinetwegen auch alle. Aber ja. Vielleicht kommen die Japaner aber noch um die Ecke und der internationale Titel ist irgendwie The Enforcer of Zero oder so, oder The Execution of Zero und dann sagt sich Kase, ja, das nehmen wir, der Vollstrecker von Zero. Oder ja, Hauptsache irgendwie einen Artikel rein, ne? Ja, oder, bitte Kase nicht, der Film heißt in Deutschen Der Vollstrecker von Null. Nein. Null, einfach nur... Wow, also... Ich habe übrigens zwei noch im Angebot, nämlich Countdown zum Himmel und Detektiv auf hoher See. Das sind die beiden ohne Artikel. Ach. Ansonsten alles tatsächlich mit Artikel. Kurios. Stimmt. Wäre dann die Nummer 3. Stimmt, bei Detektiv auf hoher See wurde ja spekuliert, ob er noch einen Artikel davor kriegt oder das nicht. Das würde auch passen. Der Countdown zum Himmel? Naja, okay. Okay, der Countdown. Ja, naja. Ja, na gut. Egal. Mit das Interessanteste an dem Cover ist natürlich... dass wir dort Hyuel Kuroda sehen, eine Figur, die noch nie in einem Film aufgetreten ist. Eins und zweitens, ja, gerade aktuell im Manga auch relativ wichtig ist, weil, wie wir aus Band 86, 87 wissen, ist er ein Verdächtiger für Rum, die Nummer 2 der Organisation. Ob sein Auftritt im Film jetzt das eher ausschließt oder eher bejaht, das müssen wir dann sehen. Ich tendiere ja eher dazu zu sagen, ja, Filme halt. Film 20 soll da auch angeblich rum revealed werden, wurde spekuliert. Ist ja auch nichts passiert, also mal schauen. Ich zwei Sachen noch, also erstmal eine grobe Zusammenfassung, die es auch schon gibt, kam auf japanischen Webseiten. Es gibt wohl mal wieder eine Explosion in der Edge of the Ocean Halle des Tokyo Summit, was auch immer das ist, da gibt es eine Explosion. Zero ist daran beteiligt, also Amuro. Und allerdings wird dafür jemand anderes verhaftet für das Verbrechen, nämlich Kogoro Mori. Der wandert ins Gefängnis als Verdächtiger für diese Explosion. Und Conan und... Wie, ins Gefängnis? Ach, wie geil. Normalerweise stehen die noch immer erst noch mit Handschellen zwischen Tür und Angel. Und dann wird erstmal hier ausgepackt, die Wahrheit. Es wurde noch nie jemand ins Gefängnis gebracht. Und doch, dann wurde erst ermittelt, nicht in Japan. Also Kogoro wurde schon ins Gefängnis gesteckt in der Serie. Ins echte Gefängnis? Nee, ne, ja, falsch ist. Also Untersuchungshaft. Aber mehr ist es ja auch, aber es ist ja auch Gefängnis. Der Fall mit Eris Anwaltskollegen, wo er da im Zimmer geschlafen hat. Wo er im Zimmer, ja. Da wird er ja abgeführt, ja. Und Conan macht sich natürlich auf die Suche, um Kogos Unschuld zu beweisen und gerät dabei mit Amuro aneinander und die Charaktere, die beiden haben wohl ein unterschiedliches Verständnis von Gerechtigkeit, so wird das gesagt. Also schätze ich mal, dass Conan eher das Klassische ist und Bourbon dann mehr so mit geheimpolizeimäßiger Gerechtigkeit da irgendwie ankommt und sagt, irgendwas macht, was auch immer. Ja, Filmstart hat sich geändert. Wir haben ja darüber berichtet, dass es der 14. April ist. Ist es jetzt nicht mehr. Es ist der 13. April. Aus irgendeinem Grund wurde das vorverlegt auf einen Freitag für den Kinostart, statt wie sonst Samstag. Ich vermute mal, sie wollen das einfach nur wegen Freitag der 13. mitnehmen. Weil das ja für Akai Shuichi wichtig war und für Bourbon auch nicht ganz irrelevant ist. Vielleicht, weiß man ja auch nicht in Deutschland. Und ja, das andere Wichtige ist noch, es gibt einen neuen Regisseur. Bisher, seit Film 15 bis 21, war das Kubo Shizuno, der bei allen Filmen Regie geführt hat. Der neue Regisseur heißt Yuzuru Tachikawa und falls man das kennt, der hat in den letzten Jahren die Anime-Serien gemacht Death Parade und Mob Psycho 100. Also zumindest Mob Psycho wurde sehr hoch gelobt. In Japan wird er gerade relativ hoch gehandelt, also kann das für den neuen Conan-Film nur gut sein. Denn wie sich jetzt auch bald so ziemlich abzeichnet, ist Film 21, auf den wir uns jetzt nochmal beziehen können, wird vermutlich der erfolgreichste japanische Kinofilm des letzten Jahres werden, was das Einspielergebnis angeht. Also damit ist gemeint, Filme, Einspielergebnis in Japan, die aus Japan kommen, also nicht irgendwelche westlichen Sachen wie Beauty and the Beast ist natürlich vor Conan von Disney und Star Wars wird natürlich auch davor landen, aber japanische Produktion, Einspielergebnis in Japan ist Conan Film 21 der mit dem höchsten Einspielergebnis. Ja, Wahnsinn. Das zeichnet sich ab, deswegen ja, die Filmserie ist definitiv aktuell auf ihrem Höhepunkt. Und der Höhepunkt ist noch nicht vorbei. Jedes Jahr auf dem neuen Höhepunkt, ja, sag ich mal. Ne? Naja, also. Für sich selbst ja, aber jetzt auch im Gesamtkontext der japanischen Anime-Filmindustrie und Filmindustrie allgemein. Ja, verrückt. Das ist echt verrückt. Ja, genau. Filmstart ist ja, wie du schon sagtest, am 13. April. Ich weiß nicht, ob Akai ist nicht bestätigt, oder? Wüsste ich jetzt jedenfalls nicht, weil du ihn so angeteasert hattest, aber ja, bestätigt ist er nicht. Nee, bestätigt ist er nicht, aber Freitag der 13. hatten wir ja mit hier im Manga Reihenfolge. Ja, genau. Das war ja sein Todestag sozusagen. War es der genau der Todestag? Ja. Ja. Naja. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, warum sie es auf den Freitag irgendwie legen. Freitag der 13. Vielleicht das ganze Wochenende noch mitzunehmen, aber der eine Tag. Nee. Die haben ja immer zur Golden Week immer am Samstag. Jeder Film kam ja am Samstag. Ja, genau. April 2018 in Japan und wenn alles glatt läuft, vermutlich dann Herbst 2019 in Deutschland. Mal sehen. Oder halt eventuell oder, auch ja, genau, im Kino. Und Untertiteln im Kino vielleicht? Am 14. April dann. Ja. Na, mal sehen. Ich bin da sehr zuversichtlich, was eine Kinopremiere in Deutschland angeht. Ich auch, ehrlich gesagt. Ich denke, das könnte klappen. Ja, ich denke auch. Also wir haben es ja beim letzten Film gesehen, da hat ja Kase den Film sogar nochmal nachgelegt in den Kinos in einigen. Oder dass sie sozusagen gemerkt haben, hey, beim ersten Mal kam der so gut an, den bringen wir nochmal ins Kino. Und ich glaube, auch beim zweiten Mal war er sehr gut besucht. Gut, das war's dann auch schon wieder mit der spoilerfreien Zone. Wir halten euch wie gewohnt auf dem Laufenden, was Film 22 betrifft und alles andere natürlich auch. Ja, damit möchte ich Kevin dann auch wieder verabschieden für heute, bevor wir gleich mit den Spoilern weitermachen, sprich Anime in Japan und Manga in Japan. Ja, danke, dass du mit dabei warst. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja, wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, aber wir hören uns ja noch mal ein paar andere Podcasts, genau. Ja. Alles dann klar. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan, wie versprochen. Und da begegnen uns wieder drei neue Episoden. Die erste ist die Episode 880, die Detective Boys und die Geistervilla. Und worum es daran geht, das weiß wie gewohnt Olli. Ja, genau, so sieht's aus. Wir hatten uns ja eigentlich alle schon gefreut, dass es mit dem Manga-Fall weitergeht. Aber nein, wir haben jetzt die Filler-Folge eingeschoben bekommen, wie Lasse uns da ja schon von berichtet hatte im letzten News-Podcast. Und ja, mit dem geht es jetzt dann auch weiter. Und zwar heißt er die Detective Boys und die Geistervilla. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Die Detective Boys, fangen wir mal so an, wie die Episode anfängt. Die Episode fängt nämlich halt in der Villa schon an, wo der Besitzer der Villa vor einem Bücherregal steht. Und dann taucht da ein geheimnisvolles Licht auf. Und er sagt nur, ich habe bereits auf dich gewartet. Also schon mal sehr mysteriös. Und dann kommen auch die versprochenen Detective Boys dazu. Die suchen nämlich Schutz vor einem Unwetter, weil sie halt gerade draußen unterwegs waren und dann hat es angefangen zu regnen. Und dann gehen sie in diese Villa, suchen Schutz vor dem Regen und werden von der Haushälterin und dem Haushälter oder Butler oder Diener, keine Ahnung, wie man sie nennen möchte, halt kurz aufgenommen. Und der Diener sagt dann halt, ihr könnt hier bleiben, wegen dem Unwetter könnt ihr hier bleiben und das sozusagen abwarten, aber sobald das Unwetter wieder vorbei ist, dann sollen sie auch sofort wieder gehen, weil es ist wohl nicht gut, wenn man sich in dieser Villa aufhält, weil einige seltsame Geschehnisse dort seit ein paar Wochen sozusagen ablaufen. Und ja, während sie da noch ein bisschen drüber nachdenken, sehen sie auch da wie ein Licht quasi durch die Gänge huscht und bedenken erst, sie haben sich das eingebildet und ja, sind dann halt noch ein bisschen in der Villa, lernen dann den Sohn des Eigentümers der Villa kennen, der irgendwie studiert und irgendwelche wissenschaftlichen Forschungsarbeiten halt dort macht und dort auch ein entsprechendes Labor sich eingerichtet hat mit chemischen Mitteln. Und der erzählt denen dann halt, dass er selber nicht an Geister glaubt, aber halt sein Onkel, dem die Villa gehört, der glaubt an die Geister und dass das Ganze vor 2 Wochen angefangen hat, als seine Tante tragischerweise bei einem Unglück gestorben ist. Die war aus gesundheitlichen Gründen an einen Rollstuhl gefesselt und ist dann irgendwie über die Klippe gefahren. Die wollte eigentlich da was zeichnen und dann, ja, irgendwie ist sie da dann tragischerweise verunglückt. Und ja, dann lernen sie beim Abendessen eben auch den Besitzer der Villa kennen und er erzählt dann eben, dass er jeden Abend mit diesem Geist redet und dass der heute Abend auch wieder kommt und dass der dann über den Unfall mit ihr sozusagen sprechen möchte und dann fällt der Haushälterin vor Schreck plötzlich das Tablett runter. Ja, alles ist sehr mysteriös und in der Nacht wollen die Detective Boys dann auch rausfinden, ob es ein Geist ist oder nicht. Und werden dann auch Zeuge dieser seltsamen Ereignisse, wie dann dieses Licht da plötzlich zu sehen ist und wie der Hausherr mit jemandem spricht und sie hören auch eine Stimme und ja, es ist alles sehr mysteriös, die Kinder sind total verängstigt, wollen dann halt sofort nach Hause und Conan glaubt das Ganze halt nicht so ganz und ja, sieht sich dann in dem Haus ein bisschen um und möchte dem Ganzen auf den Grund gehen, herausfinden, was es mit dem Spuk auf sich hat. Und ja, was es mit dem Spuk auf sich hat, das erzähle ich euch nicht, wäre ja sonst auch langweilig. könnt ihr euch dann selber aussuchen, entscheiden, ob ihr die Episode euch selber angucken wollt oder ob ihr die Episoden-News lesen möchtet. Ja, war eigentlich eine, so gesehen war es eine überflüssige Folge, weil man ja unbedingt den Fall mit den Wellen sehen möchte, mit den Shinichi und Masumi in der Vergangenheit, und deswegen, ja, war das so zwischengeschoben und ja, war jetzt keine großartige Füllerfolge, und dass das Ganze irgendwie sozusagen miteinander zu tun hat, also dass es keine Geister gibt, kann man sich auch denken. Ja, aber ich fand es eigentlich trotzdem recht interessant, wie sozusagen das alles zusammenhängt und was sich dann hinter dem ganzen Spuk herausgestellt hat. Und ja, wie gesagt, war ein bisschen ärgerlich, darauf zu warten auf die nächsten Folgen, aber ich fand sie jetzt nicht so schlimm, die Episode, und gebe daher eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 geisterhaften Lichtern, weil mir ja auch das Ende, sozusagen die Auflösung, dann recht gut gefallen hat. Gut, dann machen wir weiter mit den nächsten beiden Episoden. Du hattest ja schon gesagt, dass die wirklich wichtigen Episoden sind, beziehungsweise die Episoden, auf die man sich schon Wochen, Jahre lang gefreut hat, dann so nun auch nicht. Aber jetzt kommen die interessanten Episoden 881 und 882, Der Zauberer der kleinen Wellen Teil 1 und Teil 2, und ich gebe gerne wieder zurück an Olli. Ja, vielen Dank, den Ball nehme ich gerne an, auch wenn in dem Fall kein Wasserball drin vorkommt, aber es hat trotzdem was mit Strand- und Bademoden zu tun. Am Anfang, ja, sozusagen, wir knüpfen also direkt an die letzte Episode nochmal an. Da war es ja so, dass, ja, die Folge haben wir ja gesehen, die hat uns auch Lasse, glaube ich, letztes Mal ausführlich vorgestellt, von daher nur nochmal ganz am Ende, beziehungsweise jetzt am Anfang, sehen wir nochmal Sera, Ran, Sonoko und Konnen, wie sie quasi vom Kaufhaus nach Hause gehen und sich nochmal darüber unterhalten, wie sozusagen in den verschiedensten Ländern gezählt wird mit den Händen. Da gibt's ja Unterschiede von uns und von Japan. Die einen fangen mit dem Zeigefinger mit der 1 an, die anderen mit dem Daumen. Und ja, darüber unterhalten sie sich dann nochmal. Und während dieser Konversation quasi lässt Sera einige Äußerungen fallen, die Konnen zum Überlegen bringen und halt daran denken oder ja zum Schluss kommen lassen, dass Sera irgendwie doch aus England kommen muss und nicht aus Amerika. Und ja, während er dann sozusagen sich Stück für Stück daran erinnert, als das Wort England fällt, irgendwann kommt dann halt der Geistesblitz und er erinnert sich plötzlich, wie er die Familie Akai damals vor 10 Jahren das erste Mal als kleiner Shinichi am Strand getroffen hat. Und genau das erleben wir dann jetzt. Und zwar, ja, sind wir an einem Strand in Japan. Namen habe ich leider vergessen. Dort sehen wir Shuichi Akai, wie er ganz entspannt in einem Liegestuhl liegt. Und dann kommt Shukichi. Diesen Namen immer sollte man eigentlich mittlerweile drauf haben, aber ist trotzdem ungewohnt. Also Shukichi kommt an, der mittlere Bruder der Akai-Familie, wir kennen ihn. Und er hat die kleine Masumi dabei, als Schwester der beiden, die Shuichi heute zum ersten Mal sieht und umgekehrt auch. Und ja, dann ist auch ihre Mutter Mary, ist eigentlich auch mit dabei, aber die kommt später, weil sie sich vorher mit Akai gestritten hat, weil er möchte unbedingt zum FBI, genau wie sein Vater, oder möchte halt den Tod seines Vaters untersuchen. Und ja, darüber haben sie sich sozusagen gestritten, weil Mary ist absolut dagegen, dass er so gefährliche Sachen macht. Und ja, daraufhin ist er halt allein vorgegangen an den Strand, und dann erleben wir so ein bisschen, wie die Familie sich das erste Mal kennenlernt, und Masumi, ja, findet, dass Akai sozusagen ja überhaupt kein freundlicher Zeitgenosse ist. Der hat nicht einmal gelacht an dem Tag, als sie sich so gesehen haben, ganz anders als Shukichi, der da ein bisschen freundlicher drauf ist, und möchte ihn dann unbedingt zum Lachen bringen und lässt sich allerlei verrückte Sachen einfallen, und das gelingt ihr dann aber nicht. Und dann ist Mary plötzlich da und ermahnt Masumi, sie soll sich benehmen, und dann ist Yukiko auch noch mit dabei und merkt an, dass die Familie ja aus England kommt, weil sie so bestimmte Ausdrücke benutzen. Und ja, Shuichi belächelt das Ganze dann so ein bisschen und sagt zu Mary dann, ja, es ist egal, wo wir uns quasi verstecken, weil wir in keinem Land sicher sind, wenn das schon einer einfachen Person auffällt, dass du anhand deiner Ausdrucksweise schon aus England kommst. Naja, dann hat auch der kleine Shinichi seinen ersten Auftritt und will Spekulationen über Shuichis Beruf anstellen, was ihm dann aber halt nicht so gelingt, wie er es heutzutage ist. Und Shuichi lacht darüber dann herzlich, was Masumi dann sehr beeindruckt. Und ja, während die dann noch so dabei sind sozusagen, dann fährt plötzlich ein Auto über die Klippe. Der Strand ist an einer Klippe. Und ja, dann rennt Shuichi sofort ins Wasser, will die verunglückten Leute bergen. Entdeckt dabei, dass hinten eine Tasche voller Uhren ist. Findet einen, ich glaube den Beifahrer findet er, der halt tot sozusagen im Auto ist, der ist leider nicht mehr zu retten, der wird dann geborgen und in den Strand gebracht. Dann kommt ein Kommissar an und ermittelt sozusagen in dem Fall und ja, Shuichi ermittelt auch mit, gibt Masumi und Shinichi Anweisungen, dass sie sozusagen die Leute aufhalten sollen und er soll sich nach Personen erkundigen, die nass irgendwelche Dinge im Strandshop gekauft haben. Und mit dem Kommissar spricht er dann halt, dass ja ein Diebstahl sozusagen mit dem Fall zu tun hat, weil er halt die Uhren da hinten im Dings gefunden hat. Und ja, dann kommt Shinichi und Shukichi, die bringen drei Verdächtige mit, die es gewesen sein könnten. Und wir erleben dann quasi die Schlussfolgerung sozusagen, die Shuichi anstellt, um den Täter zu überführen. Gleichzeitig spricht Yukiko mit ihrem Ehemann Yusaku per Telefon. Der löst den Fall quasi auch, nur halt am Telefon, und ja, die beiden decken sich sozusagen in der Aussage und ja, es ist recht spannend zu erleben sozusagen, wie Shuichi diesmal ermittelt und wie der Fall sozusagen zusammenhängt und ja, auch halt, was für mich mehr im Fokus stand, war halt die Hintergrundgeschichte der Familie Akai, dass man sozusagen ein bisschen mehr über die Familie erfährt, wie Shinichi das erste Mal auf sie getroffen ist. Ran ist auch mit dabei, die kleine Ran und Yukiko, und ja, wir erfahren jetzt im Prinzip das, was wir eigentlich schon seit längerem wissen, nur halt eben genauer. Und wie gesagt, die Fallauflösung spoilere ich jetzt mal nicht, ich komme aber trotzdem dann schon mal zum Ende der Episode. Und zwar sind wir dann am Ende halt, nachdem wir die Erinnerung genossen haben, sind wir wieder in der Gegenwart und Sera bemerkt jetzt, der Conan hat sich dann erinnert, und Conan grübelt jetzt halt sozusagen drüber nach, dass ja das die Schwester außerhalb des Territoriums, die ähnelt ja Mary, das muss einfach Mary sein, die durch das Apoptoxin geschrumpft wurde, genau wie er und Ai. Aber die Frage ist halt, ja, wieso und wer und warum, und das sind jetzt sozusagen die Fragen, die neu aufgeworfen werden und die uns die nächsten Episoden begleiten, würde ich fast sagen, aber da hören wir gleich mehr von Lasse. Und ja, ich fand, die Episode wurde sehr gut umgesetzt, die Manga-Vorlage kennen wir ja hier noch nicht in Deutschland, obwohl das hören ja die deutschen Zuschauer ja auch gerade gar nicht. Also von daher muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, die Episode, wie sie so umgesetzt wurde, und ja, auch die Synchronsprecher, die japanischen, so für die kleine Masumi und so, fand ich, haben sie sehr passend ausgewählt, und es war schön, das Ganze mit zu erleben und zu sehen. Und ja, ich kann eigentlich gar nicht mehr groß dazu viel dazu sagen. Der Fall, fand ich, war auch ganz in Ordnung, war auch nachvollziehbar, man konnte selber sich seine Gedanken dazu machen, und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde mir die beiden Episoden ohne Probleme auch nochmal ansehen. Von daher, ja, gehe ich mal durchaus auf die volle Punktzahl, vergebe 5 von 5 Badeanzügen oder Strandbekleidungen, weil es einfach passt und weil, ja, mir das einfach gefallen hat, sozusagen vom ermittelnden Shuichi, von den Hintergrundgeschichten her, und dass so ein bisschen die Familie Akai so ein bisschen auch zu sehen war, wie sie so ein bisschen lebt. Das Problem des Anime ist, das jetzt hat man ja auch schon in vorherigen Folgen gehabt, dass eben die Hintergründe statisch sind. Das heißt, wenn da Menschenmassen sind, das haben wir auch teilweise in den Filmen sogar, dann bewegt sich im Hintergrund einfach nichts. Und das ist halt in der Folge, was an einem Badestrand spielt, der sehr gut besucht ist, schon durchaus problematisch, wenn sich im Hintergrund halt nichts bewegt. Und es wird auch problematisch, wenn irgendwelche Einstellungen da sind, zum Beispiel, das ging ja auch ein bisschen durchs Forum und so, als die Szene, wo Shuichi auftaucht, nachdem er dem Auto hinterhergetaucht ist, da gibt's eine Szene, da zoomen wir ran quasi auf das Wasser, 5 Sekunden lang, und wir sehen im Hintergrund die Menge, und da muss man einfach sagen, da wird für 5 Sekunden auf ein Bild reingezoomt zum Beispiel, wo halt keine Details gezeichnet sind. Das sind menschliche Figuren und die sind einfach komplett ohne Details, ohne Schatten, ohne Gesichter, ohne irgendwelche Kulturen quasi gezeichnet und in den Hintergrund geklatscht. Und das ist ja bei weitem nicht die einzige Szene, wo das so passiert. Bei manchen haben sie noch mehr Details, aber großenteils sind das halt solche Szenen und das geht einfach nicht. Das sieht einfach unterirdisch aus. Vor allem, wenn man dann sieht, dass da in der Mitte die detaillierten Modelle von Masumi Ran und Shinichi rumstehen, wo man genau weiß, okay, da haben sie einfach irgendwelche anderen Shots von denen genommen, die da reinkopiert und den Rest haben sie irgendwie so hingezeichnet, weniger detailliert. Und da zoomt man dann 5 Sekunden rein als Hintergrund und das so lange passt keiner auf und das ist dann okay. Ja, also inhaltlich ist die Story natürlich super. Da muss man auch bei all meiner Anime-Kritik immer verstehen. Ich glaube, manche Leute verstehen das nicht, dass ich, wenn ich eine Anime kritisiere, von wegen, dass die Umsetzung schlecht ist und die Qualität schlecht ist. Ich meine damit immer nur die Animationsqualität. Also inhaltlich ist das überhaupt keine Aussage über die Folgen, denn inhaltlich sind solche Manga-Umsetzungen ja immer, wie gesagt, darauf zurückzuführen, wie gut oder schlecht der Manga-Fall war. Und dieser Manga-Fall war sehr gut, aber wegen dem Anime-Malus kann ich dann nur insgesamt einfach wegen... Es ist ja, man kann ja... Ich kann einfach sagen, wie immer, siehe vorherige Podcasts, die Animationsqualität ist einfach schlecht. Der Con-Anime sieht nicht mehr gut aus, deswegen gibt es da als Malus einen runter, 4 von 5 nur. Ich hoffe, das hören die Produzenten und überlegen sich das nochmal. Ja. Ja, kann Nein, ich aber nachvollziehen. Ich kann das verstehen. Ja. Klar, kann ich auch. Also ich bin bei meinen Ausführungen immer mehr auf den Inhalt gegangen, weil wenn ich die Episoden schaue, dann interessiert mich halt da mehr die Story und der Inhalt und so. Und ich achte dann irgendwie persönlich gar nicht so, wie ist genau was gezeichnet und so. Also ich bin da mehr von der Story ergriffen. Aber ich finde es gut, dass du da so detailliert drauf achtest und wir auch eine andere Meinung dann hier nochmal dazu hören. Ich betrachte es nämlich eben auch komplett umgekehrt. Der Inhalt ist mir nämlich ziemlich egal, wenn es ein Manga-Fall ist, weil ich den halt schon kenne. Deswegen fokussiere ich mich auf die Leistung der Synchronsprecher, die natürlich auch über jeden Zweifel erhaben ist. Wie so gesagt, ich lobe ja sehr oft Minami Takayama für ihre Performance als kleiner Shinichi. Die war auch hier wieder großartig. Ja, aber der Inhalt, der ist für mich ja nur zweitrangig in seiner Umsetzung tatsächlich. Ja, na gut. Schauen wir mal, was uns die nächsten Wochen erwartet. Und den Dezemberplan wird uns jetzt wieder Lasse vorstellen. Bitteschön. Richtig. Zuerst haben wir einen zweiteiligen Filler mit der Bombenleger, der dem Bilderbuch entsprungen ist. Eine Umsetzung eines Con Real Escape Games, da kommt ja jedes Jahr ein neues in Japan. Das ist jetzt das 5. schon gewesen, glaube ich, mit Heiji und Scotland Yard. Und das ist jetzt hier eine Umsetzung davon. Inwieweit es sich inhaltlich an das Real Escape Game hält, weiß ich nicht. Wurde halt so angekündigt. Und als zweiter Zweiteiler kommt dann die Lösung des Rätsels im Café Poro, ein Manga-Fall aus Band 92-93, wo die Anime-Macher schon wieder wild rumspringen, nachdem sie erst 2 Fälle ausgelassen haben in Band 91 und jetzt den Strandfall abgehandelt haben, überspringen sie nochmal 2 Fälle in Band 92, um noch einen Fall aus Band 92-93 zu machen. Vermutlich, weil dieser Fall so ungefähr um diese Jahreszeit spielt, um Neujahr rum, so in etwa. Und wo sie gesagt haben, hier, das passt ganz gut, scheinbar. Und deswegen ist das jetzt so. Immerhin haben sie schon angekündigt, dass im Januar es dann weitergeht mit Kaito Kid wieder. Also das kennen wir aus Band 91 in Deutschland schon. Das heißt, sie gehen hoffentlich zur Manga-Reihenfolge zurück, aber im Dezember, wie gesagt, erstmal ein vorgezogener Fall und ein 2-teiliger Filler. Ja, ich kann immer nur hoffen, wenn sie da ihre Fälle überspringen, dass sie dann die anderen nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass die dann irgendwann nochmal nachgereicht werden. Daran denke ich dann immer so, wenn sie denken, oh, wir überspringen das mal und dann vergessen sie das mal so. Ja, aber naja, das ist ja albern. Sie haben ja bisher noch keinen Fall übersprungen. Also. Außerdem mit Kogoro auf der Flucht. Aber die haben sie ja mittlerweile nachgereicht im Special, nicht wahr? Ja. Den haben sie, naja, übersprungen. Den haben sie auch nur verzögert. Früher haben sie teilweise auch mal eine Anime-Episode 3 Jahre verzögert. Zum Manga, im Vergleich zum Manga, aber die kam. Ja, denke ich auch. Also, klar. Ich meine, also, ein Fall, den wir aus bei 91 kennen, führt eine Figur ein, die kann der Anime nicht einfach so rausschneiden. Also, das wird ja einfach nicht gehen. Der kommt dann hoffentlich noch im Januar nach dem Kaito Kid-Fall oder sonst im Februar, wenn sie irgendwie denke ich auch. Filler ja. Wieder einschieben. Kommen werden die alle. Ja, gut, dann machen wir noch weiter abschließend mit dem Manga in Japan. Da haben wir auch wieder ein neues Kapitel, leider nicht so viel, aber immerhin. Und das wird uns jetzt Lasse auch wieder vorstellen. Richtig, die lange, lange Gosho-Pause ist vorbei. Er meldet sich zurück. Er hat ja auch diese Woche das Buntstifte-Poster veröffentlicht. Hatte dazu ein Magazincover bei der Shonen Sunday und es kam auch wieder ein neues Kotten-Kapitel. Endlich Kapitel 1007. Und wir machen genau da weiter, wo wir vor 8 Wochen aufgehört haben. Nämlich, die Detective Boys müssen immer noch Maria Higashio finden, die wir aus Band 53 vielleicht noch kennen aus Deutschland. Und sie sind im Haus ihrer Großmutter und müssen eben die Rätsel nachverfolgen, die Maria scheinbar auch gelöst hat. Da müssen sie zum Beispiel spannende Sachen machen, wie 82 Manga-Bände wieder in ein Regal einräumen. Als Conan-Fan muss man das vielleicht auch öfter mal machen, wenn man umzieht. Währenddessen, apropos Conan, der ist natürlich immer noch zu Hause bei Professor Agasa und sieht, wie draußen schon ein Ü-Wagen vorgefahren wird und die Reporter sich vor der Villa Kudo versammeln, weil Shinichi Kudo lebt noch, Gerücht im Internet. Und es ist nicht nur ein Tweet, es ist auch ein Bild aus einer Fernsehübertragung, scheinbar gefunden worden von den Reportern, nachdem der Tweet die ganze Sache losgetreten hat. In der Reihenfolge, genau. Und Con denkt sich jetzt, oh Mann, ich bin echt im Arsch. Und dann ruft auch noch Heiji an und sagt, hey, hier von meiner Schule stehen jetzt auch Reporter, weil ich stand neben dir, als das irgendwie im Fernsehen war. Und ja, Heiji kommt quasi für eine Seite im Kapitel mal rein, sagt, hier, alles ist blöd, ich denke mir das aus, mach du auch was. Und Con sagt so, ja toll, was soll ich denn jetzt tun? Dann begeben wir uns zurück zu den Detective Boys, die spannende Rätsel lösen müssen, wie Sachen in einem Zimmer wieder aufstellen, damit eine Lampe einen Schatten wirft, der wie ein Pfeil aussieht. Und damit sie zum nächsten Raum kommen. Yippie! Danach springen wir zu Ran an die Tatan-Oberschule, wo auch schon die Reporter mit versammelter Mannschaft angetanzt sind und die Schule belagern quasi. Auch wenn die Schüler selbst noch nicht ganz so wissen, was da läuft. Beziehungsweise Ran fragt sich auch, was passiert ist, und Masumi sagt dann, ja, dein Freund ist gerade in aller Munde, und Ran sagt sofort, ah, Shinichi, warum? Womit Sonos sie dann aufzieht, weil sie hat gerade Shinichi ohne zu zögern als ihren Freund bezeichnet, und Ran sagt, ja, naja, ist ja jetzt auch, wir sind ja jetzt auch zusammen offiziell. Wo ich nochmal sagen möchte, ja. Dann springen wir aber schon wieder zurück zu den Detective Boys, die vor dem schwierigen Rätsel stehen, dass sie sich um einen Vogel kümmern müssen, aber im nächsten Raum bei dem Pfeil ist gar kein Vogel, sondern nur so ein komisches Spielzeug mit einem Schnabel, also ein Trinkvogel, falls man das kennt. Die Detective Boys kennen es offensichtlich nicht und Halbera auch nicht, obwohl es doch eigentlich ein relativ simples und bekanntes Spielzeug ist. Vielleicht ist das in Japan anders, weiß ich nicht. Und deswegen sagen die, hey, lass doch mal Con anrufen, worauf Halbera natürlich überhaupt keinen Bock hat, weil Con steht gerade nicht so hoch im Kurs bei ihr, wegen der ganzen Medienrummel und so. Aber sie ruft dann doch bei ihm an. Con ist gerade ziemlich nervös, denkt sich irgendeine Ausrede aus mit Shinichi Kudo hat noch einen Zwillingsbruder. Und der war das. Und der echte Shinichi Kudo, also der eigentlich ist aber gestorben, doch. Und so. Und Agasa sagt dann, hey Shinichi, hör mal auf rumzualbern, aber wir sind hier alle in Gefahr. Was Shinichi sagt, ja, ich muss jetzt ein bisschen rumalbern, weil sonst drehe ich langsam durch. Weil die Situation so ernst ist. Dann ruft Halbera an, hat aber keine Lösung, sondern will nur Hilfe, wie immer. Und Con gibt den Detective Boys einen kleinen Hint. Und damit ist das Kapitel auch schon wieder vorbei. Und eine Woche Pause, weil Fragezeichen. Hoffentlich geht's Gusche gut. Wir schneiden. Überlegt euch einfach in eurem Kopf ein Flashback zu letzten News-Podcast, wo ich darüber rede. Dass Gusche hoffentlich gut geht und dass man. Oder hört nochmal rein, das könnt ihr auch tun. Und ruft euch das nochmal in Gedächtnis und dann kommt das nächste Kapitel eine Woche später noch im Dezember. Und das wird noch nicht das letzte Kapitel dieses Falls sein, tatsächlich wohl. Denn es stand nirgendwo was von Auflösung im nächsten Kapitel, also wird Maria Higashiyo noch eine ganze Weile wohl gesucht werden. Zumindest mindestens 4 Kapitel. Ja, und Shinichi hat noch eine Weile lang Probleme. Ich fand das Kapitel insgesamt relativ schön. Die Detective Boys folgen ein paar Rätsel, wo man auch wirklich sagen muss, diese Rätsel, die werden auch relativ schnell gelöst, weil sie ja auch innerhalb der Story für ein Kind, eben Maria, ursprünglich konzipiert waren. Das heißt, es sind jetzt nicht die anspruchsvollsten Rätsel, aber ich finde es schön, dass die auch wirklich relativ leicht lösbar sind, in diesem Fall auch mal. Und wir haben ja im Hintergrund dazu, passiert gerade ziemlich viel, deswegen sind diese Umschnitte immer schon fast amüsant, wie das dann ist, so, die Detective Boys machen 4 Seiten was und dann springen wir mal eine Seite zu Con und Agasa und eine Seite zu Heiji, wie er anruft, und dann wieder 4 Seiten Detective Boys und dann mal kurz ran und so, die irgendwie in der Schule hängen, und dann noch mehr Detective Boys. Fast schon lustig und schön. Ja, bleibt abzuwarten, wie es die nächsten Wochen weitergeht, und ich hoffe tatsächlich auch, dass es Gosho gut geht und wir jetzt nicht allzu lange auf die nächsten Kapitel warten müssen, weil er hoffentlich gesund ist und fleißig weiter seine Kapitel zeichnet, was ja ihm auf jeden Fall zu wünschen ist. Ansonsten auf schon mal gute Besserung von dieser Seite. Ja, man weiß ja nichts Genaues, leider noch nicht. Genau. Ja, ihr werdet es auf jeden Fall in den nächsten News-Podcasts erfahren. Wie gesagt, der nächste ist dann erst im Februar 2018. Wir machen Winterpause, wie hatte Kevin das so schön gesagt, Weihnachtspause, Winterpause, beides. Ja, wir hören uns ja nochmal in ein paar anderen Themen-Podcasts dieses Jahr, unter anderem, wie gesagt, unser Jahresrückblick. Ich wünsche euch aber an dieser Stelle trotzdem schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch, verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr findet unser Wiki unter conanwiki.org, das Forum findet ihr unter conanforum.org, conannews.org ist unser Newsblog. Genau, wir sind auch zu finden bei Twitter, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, instagram.com/connennews, youtube.com/connennews und auf iTunes sind wir auch zu finden als Conancast oder Connennews, da könnt ihr uns gratis abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, macht's gut und frohe Weihnachten noch.